Am 29. August wurde im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang das 31. Nationale Wissenschaftlich-Technische Festival eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bok, die Mitarbeiter und Werktätigen der betreffenden Bereiche. Am Festival nahmen die Wissenschaftler, Techniker, Angehörigen der Gruppen für die drei Revolutionen und Arbeiter aus mehr als 300 Einheiten teil, die in den wissenschaftlich-technischen Festivals der Komitees, Ministerien, zentralen Institutionen, Universitäten und der Bezirke, einschließlich der direkt unterstellten Städte, ausgezeichnet wurden. Das Festival findet unter dem Motto Entwicklung von Hightech und Integration von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft in mehr als 30 Sektionen geteilt statt.